Nach kaum einer Stunde saßen 8 Männer um mich herum und rissen große Fetzen Fleisch von dem Hammel, der aufgetragen worden war. Diese 8 Männer waren die Ältesten des Stammes. Ich erzählte ihnen, wie ich zu den Hadedinen gekommen und der Bote ihres Scheiks geworden war. Dann stellte der Scheik seine Fragen an mich. Was für Vorschläge willst du uns machen? Keine. Über eure Häupter sind mehr Jahre gezogen als über meines. Steht mir nicht an, euch die Wege vorzuschreiben. Dein Haupt ist noch jung, aber dein Verstand ist alt. Sonst hätte Scheik Mohammed Emin dich nicht zu seinem Gesandten gemacht. Rede. Wir werden hören und dann entscheiden. Wie viel Krieger zählt dein Stamm? 900. Und die Alabeide? 800. Das sind 1700, genau halb so viel wie die Feinde zusammen. Wie viele Krieger haben die Hadedin? 1100. Wisst ihr, wann sich die Chowari mit den Abu Hamed vereinigen wollen? Am nächsten Sonntag, also in 5 Tagen. Wisst ihr das genau? Wir haben einen zuverlässigen Mann unter den Chowari. Und wo werden sie sich vereinigen? Bei den Ruinen von Khan Kumina. Und dann? Dann werden die beiden Stämme mit den Obeid zusammentreffen. Wo wird das sein? Zwischen El Kelab und dem Südende des Jebel Kanul. Wann? Am darauffolgenden Tag. Ihr seid gut unterrichtet. Wohin werden sie sich dann wenden? Zu den Weideplätzen der Hadedin. Und was wolltet ihr tun? Wir wollten die Zelte überfallen, in denen sie ihre Frauen und Kinder zurücklassen und dann die Herden wegführen. Wäre das klug? Ja, weshalb nicht? Wir nehmen uns wieder, was uns geraubt wurde. Ganz richtig, aber die Hadedin zählen nur 1100 Krieger, die Feinde dagegen 3000. Die verbündeten Gegner also würden voraussichtlich siegen. Sie würden euch nachjagen und nicht nur eure Beute, sondern auch eure jetzige Habe wegnehmen. Wenn ich Unrecht habe, so sagt es. Du hast recht. Wir dachten, die Hadedin würden durch andere Stämme verstärkt werden. Diese Stämme haben mit sich selbst zu tun. Sie werden vom Pascha von Mossul angegriffen. Das ist nicht gut. Was willst du uns raten? Wäre es nicht am besten, die Feinde einzeln zu vernichten? Sicher würdet ihr einen Stamm besiegen, aber damit die beiden anderen vor eurem Angriff warnen. Nein, eure gemeinsamen Gegner müssen kurz nach ihrer Vereinigung angegriffen werden. Wenn es euch recht ist, wird sich Scheik Mohammed Emin mit seinen Hadedin von den Kanulbergen herab auf die Gegner stürzen, während ihr sie von Süden angreift und bei El Kelab in den Strudel treibt. Wir wollen diesen Plan beraten und ihn eingehend besprechen. Am nächsten Morgen ritt ich den Weg zurück, den ich gekommen war. Meine Aufgabe war so leicht und einfach gelöst worden, dass ich mich fast schämen musste, es zu erzählen. Der Rappe durfte doch nicht so billig verdient werden. Was konnte ich aber sonst noch tun? Vielleicht war es besser, den voraussichtlichen Kampfplatz noch in Augenschein zu nehmen. Ich ritt also nach Norden hinauf, um die Kanulberge zu erreichen. Dabei kam mir der Gedanke, ob nicht das Wadi Chehennan, wo ich mit dem Engländer die Pferdediebe getroffen hatte, ein Teil dieser Kanulberge sei. Ich setzte meinen Weg fort, als ich 2 Reiter bemerkte, die sich mit großer Schnelligkeit näherten. Wer bist du? Eine solche Anrede ist mir unter Arabern noch nicht vorgekommen. Ich bin ein Fremdling. Woher kommst du? Von Westen, wie ihr seht. Wohin willst du? Wohin das Kismet mich führt. Reite mit uns, du sollst unser Gast sein. Ich danke dir, ich habe bereits einen Gastfreund, der für ein Lager sorgt. Wen? Allah. Lebt wohl. Ich war zu sorglos gewesen. Dennoch hatte ich mich nicht abgewandt, so langte der eine in den Gürtel und im nächsten Augenblick flog mir seine Wurfkeule so an den Kopf, dass ich sofort aus dem Sattel glitt. Zwar dauerte die Betäubung nicht lange, aber die Räuber hatten mich doch unterdessen binden können. Esselam aleikum. Wir waren vorhin nicht höflich genug. Und daher war dir unsere Gastfreundschaft wohl nicht angenehm, wie? Wer bist du? Lass ihn. Allah wird Wunder tun und ihm den Mund öffnen. Soll er reiten oder gehen? Gehen. Sie lockerten mir die Riemen an den Beinen und banden mich an den Steigbügel des einen Pferdes. Dann nahmen sie meinen Rappen beim Zügel und fort ging es scharf nach Osten. Ich war trotz meines guten Tieres ein Gefangener. Es wurde ein langer Marsch. Endlich hielten wir vor einem Zelt, aus dem in diesem Augenblick ein junger Mann trat. Er sah mich und wir erkannten einander. Masha'Allah. Wer ist dieser Gefangene? Wir fingen ihn draußen in der Ebene. Er ist ein Fremder, der uns keine Blutrache bringen wird. Sieh dir dieses Tier an, das er ritt. Das ist ja der Rappe von Mohammed Emin. Dem Scheik der Hatedin. Den Burschen kenne ich. Er hat uns 2 Pferde erschossen. Führt den Mann hinein zu meinem Vater, dem Scheik, dass er verhört wird. Ich rufe die anderen zusammen. Was tun wir mit dem Pferd? Es bleibt vor dem Zelt meines Vaters. Und seine Waffen? Werden ins Zelt gebracht. Los, vorwärts. Eine halbe Stunde später stand ich abermals vor einer Versammlung. Aber vor Richtern. Hier konnte mir Schweigen nichts nützen. Und ich beschloss daher zu sprechen. Kennst du mich? Nein. Weißt du, wo du dich befindest? Nein. Kennst du diesen tapferen Jüngling, der Anweisung gab, dich zu mir zu führen? Ja. Wo hast du ihn gesehen? Am Chebel Chehenna. Er hatte Pferde gestohlen, die ich mir wieder zurückholte. Lüge nicht. Wer bist du, der du so zu mir sprichst? Ich bin Zeda Ben Huli, der Scheik der Abu Hamid. Zeda Ben Huli, der Scheik der Pferderäuber. Schweig. Dieser junge Krieger ist mein Sohn. Du kannst stolz auf ihn sein. Schweig, sage ich dir, sonst wirst du es bereuen. Wer ist ein Pferderäuber? Du bist es. Wem gehört das Tier, das du soeben geritten hast? Mir? Lüge nicht. Zeda Ben Huli. Danke Allah, dass mir die Hände gebunden sind. Sonst würdest du niemals Lügner zu mir sagen. Binde den fester. Du sagst die Unwahrheit. Ich kenne diesen Hengst genau. Er gehört Mohammed Emin, dem Scheik der Hadidin. Wie kommst du zu dem Pferd? Er hat es mir geschenkt. Du lügst. Kein Araber verschenkt ein solches Pferd. Ich sagte dir bereits, dass du Allah dafür danken sollst, dass ich gefesselt bin. Warum sollte er es dir geschenkt haben? Das ist seine Sache und meine. Euch geht das nicht an. Du musst dem Scheik der Hadidin einen großen Dienst erwiesen haben, dass er dir solch ein Geschenk gemacht hat. Wir wollen dich nicht weiter darüber befragen. Wann hast du die Hadidin verlassen? Vorgestern früh. Wo weiden ihre Herden? Ich weiß nicht. Die Herden der Araber sind bald hier, bald dort. Könntest du uns zu ihnen führen? Nein. Wo warst du seit gestern früh? Überall. Du willst nicht antworten, gut. So magst du sehen, was mit dir geschieht. Führ den fort.